Well, we had a nice time in Potsdam. We got there Friday night. Wir haben eine super Zeit auf der Postalm. Wir sind am Freitag dort angekommen. Took the kids in the mountains the first night. Wir haben bereits die Kinder in die Berge genommen, ersten Abend. There till 1:30. Waren so bis um 1:30 dort. Let's stay longer. Hey, lass noch länger bleiben. No. Nein. So then the Milky Way was so amazingly white. War die Milchstraße so erstaunlich zu sehen, ganz weiß und hell. So then we talked about the Lord a little bit, and it was nice. Wir haben über den Herrn gesprochen und das war super. Then more people came to yesterday. Gestern kamen noch mehr Leute. Quite a few people there. A nice crowd last night. Also wirklich eine Menge Leute dort. And I don't know what they're doing today. Pastor Francois is speaking. He's from Canada. Pastor François ist auch da, ist aus Kanada. And then this afternoon I'm picking up Pastor Roger at the airport. Am Nachmittag nehme ich den Pastor Roger mit vom Flughafen. And, Pastor Roger planted a number of churches in Poland. Der Pastor Roger, der hat eine Reihe von Gemeinden in Polen gebaut. He's going to be the guest speaker from tonight till Wednesday. Und er wird der Gastsprecher sein von heute Abend bis zum Mittwoch. So, pray for us, and we're praying for you all the time. Betet für uns, weil wir beten auch für euch die ganze Zeit. And, dass Gott wirklich großartige Dinge tut, überall. Let's turn this morning to the book of Jonah. Schlagen wir hin zum Buch Jonah. It's a little hard to find. Das ist ein bisschen schwer it's zu finden. Somewhere after Daniel. Das kommt nach Daniel. Also hier sieht Between Daniel and Matthew, you'll find it somewhere Daniel. In there. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute. For the power of your word in our lives. Für die Macht deines Wortes in unserem Leben. And the ministry of the Holy Spirit. Und den Dienst des Heiligen Geistes. We pray that you bless these words. Wir bitten dich, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Jonah chapter 1. Jonah Kapitel 1. Verse 1. Vers 1. The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai. Saying, und das Wort des Herrn geschah zu Jonah, dem Sohn des Amittai. Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. But Jonah rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Aber Jonah machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. There's a process in our spirituality. Da gibt es einen Prozess, der stattfindet in unserer Geistlichkeit. We move from faith. Wir bewegen uns vom Glauben to faith obedience. Zum Glaubensgehorsam. And faith obedience will always usher in the presence of God. Und Glaubensgehorsam bringt dann auch immer die Gegenwart Gottes hinein in die Situation. The presence of God in my life is always dependent on my obedience. Die Gegenwart Gottes in meinem Leben ist immer abhängig von meinem Gehorsam. And the presence of God will always prosper my life. Und die Gegenwart Gottes, die wird mein Leben zu einem Wohlergehen, zu Wohlstand bringen. If we study the story of Joseph in Genesis 39, wenn wir die Geschichte vom Josef da studieren in 1. Buch Mose 39, you find that it says that the Lord was with Joseph. Der Herr war mit dem Josef. And everything he did prospered. Und alles, was er tat, gelang zu Wohlstand. Moses said in Exodus 33. Moses sagt im zweiten Buch Mose 33, Lord, I don't want to go. Ich möchte nicht gehen. Unless your presence goes with me. Es ist denn, dass deine Gegenwart mit mir geht. And David said in Psalm 16, verse 11. David sagt im Psalm 16, Vers 11. In your presence. In deiner Gegenwart. Is the fullness of joy. Ist die Fülle an Freude. So the presence of God. Die Gegenwart Gottes. This is the life in the Spirit. Und das ist das Leben im Geist. To pray in Ephesians 6 when it says pray in the spirit always. Da heißt im Epheser 6 betet immer im Geist. Is to pray in the spirit of is to pray in God's presence. Das bedeutet, dass wir in Gottes Gegenwart beten. And whenever it speaks about life in the spirit. Und wenn immer es auch spricht über das Leben im Geist. In Romans chapter 8. Römer Kapitel 8 zum Beispiel. The carnal mind is death. Das fleischliche Der fleischlich gesinnte Verstand ist tot. But the spiritual mind is life and peace. Aber die geistliche Gesinnung ist Leben und Frieden. The spiritual mind is the mind that is living in the presence of God. Die geistliche Gesinnung ist die Gesinnung, die in der Gegenwart Gottes lebt. But how do we get in the presence of God? Aber wie können wir da in die Gegenwart Gottes eintreten? The Holy Spirit is always speaking. Der Heilige Geist spricht permanent He zu uns. Wants to speak to us. Er möchte zu uns sprechen. In Revelations 2 and 3, Offenbarung 3, 2 und 3. We always find those words, wir finden da immer diese Worte. 7 times. Und zwar 7-mal. He that has ears, let him hear what the Spirit says unto the churches. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu der Gemeinde sagt. So the Holy Spirit is always speaking or wants to speak to us. Also möchte der Heilige Geist, der ja immer spricht, er möchte zu uns sprechen. And he's speaking to us about things he wants us to do. Er spricht zu uns über Dinge, von denen er möchte, dass wir sie tun. It's not uncommon for the Holy Spirit to say speak to that person. Und das ist nicht ungewöhnlich für den Heiligen Geist, einfach, dass er sagt, sprich mit der Person. The Holy Spirit told Philip, go and minister to this guy down south. Der Heilige Geist sprach zu dem Philippus und sagte, geh los, da ist ein Mann da im Süden. And he found this guy on a chariot. Und er ging los und er fand ihn auf seinem Wagen. And the Holy Spirit is very, very present in our lives. Der Heilige Geist ist sehr gegenwärtig in unserem Leben. More than we would imagine. Sehr viel mehr, als wir uns das vorstellen But können. We can grieve the presence of God. Aber wir können die Gegenwart Gottes betrüben. And the thing that ushers in God's presence, die Sache, die die Gegenwart Gottes hineinbringt in unser Leben, is obedience. Ist Gehorsam. But aber it's not a natural obedience. Es ist nicht der natürliche Gehorsam. It's faith obedience. Es ist Glaubensgehorsam. Romans chapter 1 verse 5. Römer Kapitel 1 Vers 5. The obedience of faith. Der Gehorsam aus dem Glauben. Natural obedience looks to myself. Das, der natürliche Gehorsam, der schaut auf mich selbst. To obey the word. Auf dass ich selbst das dem Wort gehorchen kann. Faith obedience looks to God. Glaubensgehorsam schaut auf Gott. To work in me. Auf dass er in mir bewirkt. Two things. Zwei Dinge. Number one, the desire. Zunächst einmal den Wunsch, das Verlangen. To do this. Das Verlangen, dies auch zu tun. And the ability. Aber auch die Fähigkeit dazu. Lord, is that you speaking to me? Herr, bist du das, der da zu mir spricht? Are you putting it on my heart to speak with that person? Hast du es gerade auf mein Herz gelegt, dass ich zu dieser Person spreche? I don't really want to. Naja, ich selbst möchte es nicht so. But if you want me to, aber wenn du das möchtest, I want to. Dann möchte ich das auch. Work in me, wirke in mir, to want to, zu wollen, and then help me to do it. Dann hilft mir auch dabei, es dann zu tun. This is Galatians 2:20. Galater 2:20. This is I am crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Can I take this off? Nevertheless I live. Nichtsdestotrotz lebe ich. Yet not I, it's not I who live. Aber es ist nicht ich, der lebt. But it's Christ who lives in me. Es ist Christus, der in mir lebt. And the life that I now live in the flesh, das Leben, was ich aber nun lebe im Fleisch, I live by the faith of the Son of God, das lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes, who gave his life for me. Der sein Leben für mich hingegeben now, hat. Now Jonah flees from the presence of God. Jonah flüchtet weg von der Gegenwart Gottes. And he got on the ship. Und so stieg auf ein Schiff. And he was traveling. He was going 2,000 miles away. Und er ist etwa 2000 Meilen weit weg gesegelt. So first he was disobedient to the voice of God. Zunächst war er ungehorsam gegenüber der Stimme Gottes. So he grieved the presence of God in his own soul. Und damit betrübte er die Gegenwart Gottes in seiner eigenen Seele. And once you do that, und wenn du das tust, you have to eventually change your location. Dann musst du irgendwann deinen Ort einfach ändern oder dann dort, wo du dich befindest. To get away from anything that reminds you of God. Um da wegzukommen von auch nur allem, was dich an Gott erinnern könnte. That's what people do. They grieve the Spirit in their heart. Sie betrüben den Geist in ihrem Herzen. Then they got to get away from Christians as far as they can. Und dann denken sie, sie müssen so weit weg, wie es nur geht, von den Christen entfernt sein. So he gets on a ship. So geht aufs Schiff. And a big storm comes. Und ein großer Sturm kommt auf. I mean, a huge storm. Ein riesiger Sturm. These sailors were just, it was beyond them. Und diese Seefahrer, es war einfach jenseits ihrer Kapazität. Finally, they were drawing straws. Schließlich haben sie da Strohhalme gezogen. Who's the problem here? Na, wer macht das Problem? Und da war der Sturm. And the waves are coming und die Wellen schlugen über. And the ship's going back and forth. Und das Schiff, das wankt hin und her. And they're screaming, we'll never make it. Wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht. What's going on? Was ist hier los? They find Jonah, he's sleeping downstairs. Sie finden den Jonah, er schläft da unten im Schiffsraum. Captain works his way over. Der Kapitän, der geht zu ihm runter. What are you doing? Was machst du da? Wake up and pray Mach to your auf God. Und bete zu deinem Gott. We'll never survive. Wir werden nicht überleben. Then Jonah comes up. Da kommt der Jonah. They draw straws. Sie ziehen diese Halme. It falls to Jonah. Und der Halm fällt dem Jonah zu. And they said, "Who are you?" Wer bist du, fragen sie. In verse 8. Vers 8. Tell us now. Sage uns nun. In verse 9. I am a Hebrew. Ich bin ein Hebräer. And I fear the Lord, God of heaven and earth, God of heaven. Und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels. Who made the sea and the dry land. Der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Verse 10. You can tell I had a lot of fun when I was a kid. Ich könnte sagen, ich habe viel Spaß gehabt, als ich ein Kind war. Then the men became extremely frightened. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht. They said, "How can you do this?" Und sagten zu ihm, "Was hast du getan?" For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord. Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er von dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war. Because he told them. Denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Waves, water everywhere. Überall sind die Wellen, das Wasser. They said, "What should we do?" Und sagte ihm, was sollen wir mit dir tun? He says, "Pick me up and throw me in the ocean." Ihr nehmt mich und werft mich ins Meer. They didn't listen to him. Sie haben nicht auf ihn gehört. Keep rowing, man. Keep rowing to Leute, shore. Rudert ans Land. Wir schaffen's. But the storm got worse. Aber der Sturm wurde noch schlimmer. So they finally said, "There's nothing we can do." Da sagen sie, wir können nichts anderes machen. Take hold of them, man. Be careful. Don't fall in with them. Okay, 1, 2, 3. Und weg war. And then all of a sudden, the storm, which is raging, quack, ein quack, Fisch. Eine Ente, quack, quack, quack. Wow. You see a little duck with his little ducklings, you know, quack, quack, quack, quack, quack. Du siehst eine Ente mit dem kleinen Entchen im Schlepptau. It's unbelievable. Unglaublich. Where is he? Wo ist er? He's gone. Weg. Wow. So they all praised God. Und sie priesen sich Gott. And look at verse 17. Schaut mal Vers 17. And the Lord appointed a great fish to swallow Jonah. Im Deutschen 2:1. Und der Herr bestellte einen großen Fisch. And Jonah was in the stomach of the fish 3 days and 3 nights. Jonah zu verschlingen und Jonah war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Now Jonah is in the state of running from God. Jonah befindet sich in diesem Prozess oder Zustand, dass er wegläuft von Gott. He's hardened, he's bitter. Er ist verhärtet, er ist verbittert. That's what happens to us sometimes. Und manchmal geschieht das mit uns. To some of us many times. Manchen sehr oft. Some people here maybe are in a fish right now. Vielleicht sind einige von uns in einem Fisch gerade. Now in 1893, in 1893, a guy named James Blakely, da gab es einen Mann namens James Blakely. He was on an English fishing boat. Er befand sich auf einem englischen Fischerboot. Near the Falkland Islands. In der Nähe der Falkland Islands. He was on a little boat with another guy. The boat turned over. Er war da in einem kleinen Schiff mit jemand anders und das Boot, das kenterte. And they only found one guy. Aber sie fanden dann nur einen. This was a whaling ship. Und das war eigentlich ein Walfänger. And you know when they go after whales, they push some smaller boats and they try to harpoon them. Versteht ihr, wenn da auf Walfang gegangen sind, haben wir versucht mit der Harpune den Wal zu fangen. From the small boat. So he was in one of these small boats. Und er war auf einem dieser kleinen Boote. And it flips over. Das kentert. And they can't find him. Und sie finden ihn nicht mehr. And then 2 days later, zwei Tage später, they kill this whale. Töten sie einen Wal. They cut the whale and take all the fat off. Sie schlitzen ihn auf und nehmen das ganze Fett raus. And then they have only the intestines, you know. Dann haben sie nur noch die Eingeweide. And then and then all of a sudden they see the stomach moving. Und plötzlich sehen sie, wie der Magen sich bewegt. They cut it open and here's James inside the stomach. Und sie schneiden den Magen auf und wir finden dann den James, wie er da im Magen ist. It was such a terrifying experience. Das war so eine schreckliche Erfahrung. It took them 3 weeks to bring him out of the trauma. Es brauchte 3 Wochen, dass er herauskam aus seinem traumatischen Zustand. Just freaked out. Er war völlig erschrocken. You know, and here's Jonah just like, all right, I'm gonna die. Nach der Jonah denkt, oh, ich sterbe jetzt. Just gotta blow all the air out. Und plötzlich er schnappt just die. Das Wasser heraus. And all of a sudden, er stirbt. What's that? Was ist das? And it's like, and all of a sudden he feels himself going down this esophagus, you know, this down the throat of this whale. Und der Wal verschlingt ihn und er geht durch den Schlund. Oh, what's going on? He's probably screaming, oh my God! Was ist hier los? And he's finally plötzlich ist er im Magen. Pitch dark. Pechschwarz. Smelly. Oh, das stinkt. Oh, slimy. So schleimig alles. Look, he begins to pray from the belly of the whale. Oh, und er fängt an zu beten aus dem Bauch des Wales. But this is after 3 days. Das ist aber nach 3 Tagen. He is just absolutely traumatized. Er ist völlig traumatisiert. He's like flipping out. I'm in the stomach of a fish. Er flippt völlig aus. Ich bin hier im Magen eines Fisches. And look, he says in verse 2. Vers 2 im Deutschen. I cried out of my distress to the Lord and he answered me. 3 im Deutschen. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. This is after 72 hours. Nach 72 Stunden. I cried for help from the depth of hell. Aus dem Schoß des Sheol schrie ich um Hilfe. And it was hell. Und das war die Hölle, Sheol. Look what he says in verse 5. Dann Vers 5. Waters encompassed me to the point of death. Vers 6 im Deutschen. Wasser umfingen mich bis an die Seele. The great deep engulfed me. Die Tiefe umschloss mich. Weeds were wrapped around my head. Ein Seetang schlang sich um meinen Haupt. You just imagine this whale just decides to swim out to the Atlantic and just go down, down, down. Stell dir vor, dieser Wal entscheidet da praktisch hinauszuschwimmen auf den Atlantik und dann in die Tiefe zu gehen. It's like a little submarine, you know. Wie ein kleines U-Boot. When there's no way out. Und das gibt's keinen Ausweg. You can't see your hand, it's pitch black. Man kann nicht sehen, es ist pechschwarz, dunkel. Jonah is probably vomiting. Der Jonah, der schreit, ihm ist übel, er schreit. There's hardly any air, he's just like suffocating. Er hat keine Luft, er ist am Ersticken. Semi-conscious. Er ist nur noch halb bei Bewusstsein. And the walls of the whale are secreting this acid. Und im Magen, da wird so eine Säure abgegeben. So he's like burning alive, you know? Und er ist, als wenn er da lebendig verbrennt. So eventually he'll come out of the stomach of the whale completely white, bleached. Und plötzlich wird er da ausgespien aus dem as white as that piece of paper. Aus dem Magen, aber aus des Wales, und er ist dann ganz weich, er ist total gebleicht. Just picture Axel as white as that paper. So, weiß, right? Wie das Bild hier. Bleached. Gebleicht. But I want you to look at a verse in verse 8. This is a key verse. Schauen wir auf Vers 8 und 9 im Deutschen wahrscheinlich. It says, those who regard vain idols forsake their faithfulness. 9 im Deutschen. Die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Now, this scholar who wrote this Bible, who der Schriftgelehrte, it's a study Bible. Diese Studienbibel hier verfasst hat, Charles Ryrie, he writes this. Es ist Charles Ryrie, der schreibt Folgendes. Jonah includes himself. Jonah schließt sich selbst damit hinein. Among those who forsake God's faithfulness for lies. Er schließt ja selbst ein oder die Leute, die Gottes Treue verlassen haben, um Lügen zu glauben. Look at verse 3. Schauen wir Vers 3, Vers 4 im Deutschen. For thou hast cast me into the deep. Und du, im Vers 4, hattest mich in die Tiefe geworfen. Now God has a fish for all of us. Gott hat so einen Fisch für alle von uns. And the reason he sends us a fish. Und der Grund dafür, dass er uns diesen Fisch sendet, is because we are trusting in ourselves. Das liegt darin, dass wir auf uns selbst vertrauen. And the biggest mistake we make in our Christian life is to hear the word. Und der größte Fehler, den wir machen in unserem christlichen Leben, ist, dass wir das Wort hören. Hear the commandment of the Lord. Das Gebot des Herrn hören. Love one another. Liebt einander. Be hospitable. Seid gastfreundlich. Be kind to one another. Seid freundlich zueinander. Share your faith. Gebt euren Glauben weiter. Husbands, love your wives, all these things. Ihr Ehegatten, liebt eure Frauen. Wives, honor your husbands. Und ihr Frauen, ehrt eure Männer. Fathers and mothers, raise your children up, you know, with tenderness. Väter und Mütter, zieht eure Kinder groß mit einer liebenden Zärtlichkeit. And we look to ourselves to fulfill this. Und wir schauen auf uns selbst und wollen das selbst erfüllen. And we say, I can do this. Oh, yeah. Das mache ich schon, kein Problem. I've always done that. Yeah. Das habe ich immer gemacht. Even before I was a Christian, I knew how to love my wife. Kein Problem. Bevor ich Christ war, habe ich doch meine Frau auch geliebt. And we're trusting ourselves. Und wir vertrauen auf uns selbst. And we grieve the presence of God. Und wir betrüben die Gegenwart Gottes. Because when we trust ourselves. Denn wenn wir auf uns selbst vertrauen. In Luke 18, verse 9. In Lukas 18, Vers 9. We begin to despise others. Dann fangen wir an und wir verachten andere. Because to trust myself means I'm under the law. Denn wenn ich auf mich selbst vertraue, bedeutet das, dass ich unter dem Gesetz bin. To be under the law is to be under a curse. Unter dem Gesetz zu sein bedeutet, unter einem Fluch zu stehen. If you are under the law as a sinner. Wenn du unter dem Gesetz bist als ein Sünder. So we grieve the spirit. So betrüben wir den Geist. And then we begin to become angry. Dann fangen wir an, zornig zu werden. Because God begins to bring situations in to deliver us from ourselves. Weil ja Gott da Situationen in unser Leben bringt, um uns von uns selbst zu befreien. He brings a great fish in. Da bringt er den großen Wal. God prepared a fish for Jonah. Und Gott hat einen Wal vorbereitet für den Jonah. Can you imagine, you know, God's in heaven and there's the ship and there's the big storm and Gott im Himmel, da ist der Fisch, da ist das Schiff, der große Sturm. And God speaks to this fish. Gott spricht zu dem Fisch. And this fish just picks up Jonah. Und der Fisch, der nimmt den Jonah auf. Nothing for God. Das bedeutet nichts für Gott, er kann das. It's nothing. God engineers circumstances for us. Gott legt da bestimmte Umstände für uns and an. We find ourselves in the belly of a fish. Und wir finden uns dann wieder im Bauch eines Fisches. And we can't get out. Wir kommen da nicht raus. How do you get out of the belly of a fish? Wie kommst du da aus dem Magen eines Fisches heraus. Now, if you had a machete, wenn du eine Machete hast or a chainsaw, oder eine Kettensäge, you could try to cut your way out. Dann könntest du versuchen, dich da irgendwie herauszuschneiden. You just keep sticking him, you know, until he spit you out. Oder du bohrst da, solange bis er dich ausspuckt. If you killed the whale, he's only gonna sink to the bottom of the ocean anyway. Aber wenn du ihn tötest, dann wird er einfach herabsinken auf den Grund des Meeres. So there's no way out. Also keine Möglichkeit. So God engineers circumstances. Also Gott tut das so, Umstände konstruieren. So I would trust him. Auf dass ich ihm vertraue. For my obedience. Für meinen Gehorsam. But look, it says Ryrie says that they forsake God's faithfulness for lies. Ryrie sagt, dieser Kommentator, dass sie die Treue Gottes verlassen, um der Lüge willen. And the biggest lie is that somebody else put me in the situation. Und die größte Lüge ist, dass mich jemand anders in die Situation da hinein gebracht hätte. Somebody put me in a wilderness. Jemand anders hat mich da in die Wüste gebracht. Hebrews chapter 3. Hebräer Kapitel 3. God brought them into a wilderness. Nein, es war Gott, der sie in die Wüste brachte. God wanted to train Israel to trust him. Gott wollte die Israeliten darin trainieren, dass sie auf ihn vertrauen. And a 14-day walk to the promised land. Und dann 14-tägiger Gang in das verheißene Land. Turned into this 40-year thing. Brauchte dann 40 Jahre. And they never made it anyway except for two. Und sie sind dann nie angekommen außer zwei. So they forsake the faithfulness of God. Sie haben die Treue Gottes verlassen, which is God performing in me what he requires from me. Nämlich, dass Gott in mir das vollbringt, was er von mir ja verlangt. Lord, I've tried to share my faith. Herr, ich habe versucht, meinen Glauben weiterzugeben. I know that my secretary at work is unsaved. Ich weiß doch, meine Sekretärin bei der Arbeit, sie ist ungerettet. I'm just saying at work, not me. Somebody at work. My also secretary bei der, is saved. Bei der Arbeit von irgendjemandem ist vielleicht die Sekretärin nicht gerettet. I'm speaking as some. All right, let's see. The nurse at work. Oder die, die Krankenschwester bei der Arbeit. I know she's not saved. Ich weiß, sie ist nicht gerettet. I know I should open my mouth. Ich weiß, ich muss doch meinen Mund, ich sollte ihn öffnen. Can't. Aber ich kann es nicht. I have one of two choices. Jetzt habe ich zwei Entscheidungsmöglichkeiten. I can keep looking to myself. Entweder schaue ich weiter auf mich selbst and get more and more angry, und ich werde immer zorniger. And then begin to live in denial and bitterness toward God. Dann lebe ich dann in Verleugnung und Bitterkeit gegenüber Gott. And every message I hear, und jede Botschaft, die ich höre, or I enter into faith obedience, oder ich trete ein in Glaubensgehorsam and humble myself before God, und demütige mich vor Gott and say, God, I know I should do this. Ich weiß, ich soll das tun. I don't want to do this. Ich möchte es aber nicht. And I can't do this. Und ich kann es auch nicht. But if you want me to, aber wenn du das möchtest, work in me, dann wirke es in the mir. Desire, das Wollen and the ability. Und auch das Vollbringen. Please, I trust you. Bitte, ich vertraue dir. That's faith obedience. Glaubensgehorsam. And the presence of God, und die Gegenwart Gottes, always, what's the word? Complements or is ushered in. Und die Gegenwart Gottes, sie ergänzt das dann und es wird faith obedience. Da, wo es Glaubensgehorsam but watch the other person. Ist. Aber schau mal jetzt auf die andere Person. I'm tired of this. I can't do this. Oh, ich hab's schon satt. Ich kann's ja nicht. I know that they're unsaved. Na, ich weiß, sie sind ungerettet. I know she's unhappy. Na, ich weiß, dass sie nicht glücklich I'm supposed ist. To talk to her? Und ich soll jetzt mit ihr sprechen? I don't even know if I believe that there's a hell. Naja, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt eine Hölle gibt. I don't even know if I believe that stuff anymore. Weiß nicht, ob ich das überhaupt noch glaube. What is the pastor always preaching this stuff for anyway? Ja, warum predigt der Pastor darüber immer? Just wants more people in this church or what? Will er nur mehr Leute in der Gemeinde haben oder was? And bitterness enters in. Und Bitterkeit kommt and accusation. Und dann sind die Anklagen and then da. You forsake God's faithfulness to perform his word. Und dann verlässt du Gottes Treue, der doch sein Wort ausführen möchte. In Jeremia 1:12. God is waiting to perform his word. Gott wartet darauf, nur sein Wort auszuführen. But I forsake it. Aber ich habe es verlassen. For lies. Um der Lügen willen. Lies. Lügen. So, it's not my responsibility. Ist ja nicht meine Verantwortlichkeit. How do you even know the Bible's true? Woher weißt du, ob die Bibel überhaupt wahr ist? What does the preacher know anyway? Was weiß schon der Prediger? How do I know? I don't know. I don't want to do this anymore. Wie soll ich das denn wissen? Abgesehen davon, ich werde es auch gar nicht mehr tun wollen. What's happening? Was geschieht they're da? Looking to themselves. Sie schauen auf sich selbst. To perform the commandment. Um das Gebot zu erfüllen. Now in the beginning you might be able to do a few things. Am Anfang mag sein, dass du ein paar Dinge tun kannst. You're a journalist. Du bist ein Journalist. Work for the newspaper. Arbeitest für die Zeitung. Or you're an editor. Oder bist ein Herausgeber. You come to church. Kommst in die Gemeinde. We should read our Bibles. Wir sollten die Bibel lesen. Oh yes, I read books every day. Oh ja, mache ich jeden no Tag. Problem, no kein Problem. Problem. Yes. I've read the whole Bible this week. Yes. Ich habe schon diese Woche gelesen. And I read the Bible 3 chapters every morning. 3 Kapitel jeden Morgen. Well, it happens to be in your natural strength. Naja, das ist aber jetzt in deiner eigenen Stärke, deiner and this natürlichen is okay. Stärke. Mag but okay you're sein. Headed for deception now. Aber jetzt bist du schon auf dem Weg der Täuschung. Because you are trusting yourself and you're doing okay. Und du vertraust ja auf dich selbst und das geht soweit noch gut. Because it's in the natural strength. Weil es in der natürlichen Stärke geschieht. But what if something comes that's not in your natural strength? Aber was ist, wenn etwas da in deinen Weg kommt, was mit deiner natürlichen Stärke nicht zu bewältigen ist? Be kind. Sei freundlich. Tender-hearted. Zärtlich, von Herzen. Well, that's not my thing. Naja, das bin ich aber nicht so. I read the Bible every morning. That's my spirituality. Ich lese doch die Bibel. Das ist meine Geistlichkeit. And eventually I'm going to hit a barrier. Und schließlich stoße ich auf eine Barriere. Where my natural cannot do what God requires. Wo mein natürlicher Mensch nicht mehr das tun kann, was doch Gott verlangt. And then I will forsake the faithfulness of God for lies. Und dann verlasse ich die Treue Gottes um der Lügen willen. And in some cases I will embrace the lies with joy. Und in manchen Fällen mag es passieren, dass ich die Lüge umarme und das mit Freuden. Because they deliver me from a crisis. Weil sie mich zu befreien scheinen von einer Krise. But it's a self-imposed crisis. Aber es ist ja eine Krise, die ich mir selbst auferlegt Because habe. I'm looking to myself, weil ich es ja war, der auf mich selbst geschaut to hat, perform the word of God. Um das Wort Gottes auszuführen. So now Jonah finishes the prayer. Look what he says in verse 9. Jonah schließt ab mit seinem Gebet. And I will sacrifice to thee with the voice of thanksgiving. Vers 10 im Deutschen. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. That which I have vowed, I will pay. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Salvation is from the Lord. Bei dem Herrn ist Rettung. Exactly, Jonah. You got it. You're back. Genau, Jonah. Jetzt bist du's. Did you see how he got out of the whale's stomach? Wie kam er da aus dem Bauch des Wals heraus? He thanked God for it. Er dankte Gott dafür. He was in there. Er war da drin. He is just vomiting everywhere. He is traumatized. Er speit nur um sich herum und er ist völlig traumatisiert. Covered with slime. Er ist bedeckt mit Schleim. Hardly breathing. Kann kaum mehr atmen. It's so hot. Es ist so heiß. Weeds and gook and die pieces of fish everywhere. Fischstücke. His stomach is trying to digest him, you know. Und der Magen versucht ihn zu verdauen. And he's just in there like, oh. Und er ist da drin. 72 hours, you know. 72 Stunden. Just laying there like a piece of dog do, you know. Und er liegt da drin wie ein Stück Hundemist. If just like I'm dead, don't talk to me. Ich bin tot, sprich nicht zu mir. And then it says, dann sagte, he remembered God. Er erinnerte sich an Gott. And in his mind, in seinen Gedanken, he's like in this fetal position, you know. In dieser Stellung wie ein Fötus, wie ein kleines Baby im Bauch. Just, he remembers God. Er erinnert sich an Gott. Begins to pray. Er fängt an zu beten. Oh God. Oh Gott, you put me here. Du hast mich hierher gebracht. And I thank you. Aber ich danke dir. Thank you. And danke. He begins to thank God. Und er fängt an, Gott zu danken. Look what it says. Schaut mal, was da steht. Then the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah up. Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jonah aus auf das trockene Land. So he's in this position, like, you know, it's just a matter of time before I die. Und er ist in dieser Position und denkt, dauert nicht mehr lange, dann sterbe ich hier. Und plötzlich kommen da diese Bewegungen im Magen. Like an earthquake. Wie ein Erdbeben. And then like, and then, und plötzlich, him on the shore. Er speit ihn aus auf das Land. And he can't see, because he has his eye, 72 hours hasn't seen any light. Er kann gar nicht sehen, denn 72 Stunden hat er kein Licht gesehen. Crawling up on the shore. Er kriecht da die Küste hoch. Some of the natives see him. Einige der Eingeborenen dort sehen ihn. Was ist start das? Screaming. Die fangen an zu schreien. It takes him a long time to get his eyes adjusted. Es braucht lange, dass er seine Augen irgendwie an die Umgebung angepasst hat. Verse 3, the word of the Lord came again. Und dann kam das Wort des Herrn zu ihm. And it says, go to Nineveh and proclaim the message. Geh nach Ninive und verkündige die Botschaft. So he goes. Also geht er. And he's got an attitude. Aber jetzt hat er da so eine Einstellung. He's a prophet and he's mad. Er ist ein Prophet und er ist wütend. He had to be in the fish's belly. Er muss da im Bauch des Fisches and sein. He didn't think it was very funny. Und er denkt sich so, na, das war nicht sehr lustig. So he marches to Nineveh. Also marschierte nach Ninive. It takes you 3 days to walk through Nineveh. Und es braucht eigentlich 3 Tage, um durch Ninive durchzureisen. Nineveh is like Vienna and Wiener Neustadt together. You know, just a huge city. Ninive ist wie Wien und Wiener Neustadt zusammen. Es ist eine riesengroße Stadt. And he just marches there. Und er marschiert da durch. White as a sheet of paper. Und weiß wie das Papier. And he's got an attitude. Und er ist sauer. And he goes there, preaches the gospel. Er geht rein, predigt das Evangelium. Tells them to repent. Sagt ihnen, sie sollen sich umkehren. And in verse 5, the whole city repents. Aber in Vers 5, die ganze Stadt, sie kehrt um. And the king. Auch der König. I mean, wouldn't you, if you saw a man as white as a sheet of paper? Würdest du, wenn du einen Mann sehen wirst, der weiß ist wie ein Blatt Papier? 40 days and Nineveh will be overthrown. 40 Tage noch und Ninive wird einfach verworfen werden von Gott und zerstört. White man, you know? 40 days. Ganz weiß, 40 Tage noch. So then after he preaches, he marches out of the city with an attitude. Und nach seiner Predigt marschiert er dann raus und hat immer noch diese Goes up a hill, builds a little, saure Einstellung. A little house for himself. Er geht auf einen Hügel, baut sich da eine Hütte. You know, a little protection. Einen kleinen Schutz and he's hat er da. Waiting to see the destruction of Nineveh. Und er wartet nur darauf, dass jetzt die Stadt Ninive zerstört he's wird. Just there. Er ist da nur und er wartet schon, er kocht. Look at it says in chapter 4. Kapitel 4. But he realizes, aber er erkennt, after 40 days, nach 40 Tagen, here comes the 40th day, 40 days, da kommt der 40. Tag. Get the marshmallows ready. Schauen wir, dass wir die Marshmallows haben. Now he didn't like Ninevites because Ninevites were these ferocious people. Er mag die Nineviter nicht, weil das sind ganz grausame Leute. Who would torture people? Die werden Leute quälen. By tying them up. And pulling the skin off them und dann die Haut runterpellen, while they were alive. Während sie leben. This is what they did to people. So, und das haben sie mit Leuten so gemacht. Jonah hated the Ninevites. Jonah hasste die Niniviter. Despised them. Er verachtete sie. And he didn't want to preach the gospel to und er wollte ihnen das Evangelium nicht predigen. He didn't want them to repent. He wanted them to perish. Er wollte nicht, dass sie da umkehren, sondern er wollte, dass sie da ins Verderben gelangen. So look what it says in chapter 4 and we'll close. Aber schau mal, was da steht in Kapitel 4 und werden wir abschließen. Nineveh repents. Ninive, die drehen sich the um. The judgment die umkehren. Doesn't come. Tun Buße, kein Gericht kommt. It's 40 days. 40 Tage sind schon rum. And? Und? Kaboom! Ne, bo, ne nix. 12 o'clock afternoon, it's gonna happen. 12 Uhr Mittag, jetzt geht's gleich los. 4:30, it's probably gonna happen about 5 o'clock. 4:40, vielleicht um 5. It's 6 o'clock. Jetzt haben wir schon 6. God's gonna bring it in the evening. Am Abend, ja. Okay, 8 o'clock. 8. Come on, God, come on. Gott, hey, it's was 10 los? O'clock. 10. Okay, God's going to do it at the end. I know, Gott, I know. Ich weiß, 11 Gott o'clock. 11. 11:59. Midnight. It didn't happen. Nichts passiert. I can't believe it. Ich kann's nicht glauben. I can't. Look what it says in chapter 4. Kapitel and it greatly displeased Jonah. Es hat ihm sehr missfallen. And he became angry. Und er wurde zornig. And he prayed to the Lord and said, und er betete zum Herrn und sagte, please, Lord, ach Herr, now this is what I said, war das nicht meine Rede, still in my own country, als ich noch in meinem Land war? Therefore, in order to forestall this thing, I fled. Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. I knew you were gracious. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger I knew you were compassionate. Und barmherziger Gott bist. Slow to anger, abundant in mercy. Langsam zum Zorn und groß an Güte. I knew this was going to happen. Habe ich doch gewusst. That's why I didn't preach. Deswegen wollte ich doch gar nicht erst predigen. I wanted you to judge these evil people. Ich wollte, dass du sie gleich richtest, diese bösen Leute. Come on. Oh. Man, oh man. Na Mann. So the Lord says in verse 4. Vers 4, der Herr sagt, do you have good reason to be angry? Ist es recht, dass du zornig bist? Jonah? Jonah? So Jonah's sitting on this hill. Jonah sitzt auf dem Hügel. And God raises up this plant. Und Gott lässt da eine Pflanze wachsen. In like one day this plant in einem grows. Tag. Sie wächst. And it covers him like shade. Und know? Sie bedeckt ihn, gibt nice ihm Schatten. Big leaf. Oh, schön, and große Jonah loves this plant. Like, und Jonah, er liebt oh, diese Pflanze. He's so thankful. Er ist so dankbar. It says that God appointed the plant. Und Gott hat diese Pflanze dazu bestimmt. But on the next day, God appointed this worm. Aber dann hat Gott einen Wurm bestimmt. It was a killer worm. Das war ein Killerwurm. A piranha worm. Ein Piranha-Wurm. And this worm comes along. Und dieser Wurm, der kommt. And it attacks the plant. Und er greift die Pflanze an. It like a piranha. Wie ein Piranha. And this plant dies. Und diese Pflanze, sie stirbt. And then God appoints a wind from the east. Man bestimmt Gott einen Wind, der aus dem Osten like weht. Like this huge blow dryer. Ein trockener Wind. And there's Jonah. He has no protection from the sun. Jonah hat keinen Schutz vor der Sonne. He's bleached white. Er ist schon ganz bleich. He's just burning like a piece of bacon. Und da ist er und er brennt da wie ein Stück Schinken. Just to close the book, God says to Jonah. Und Gott sprach zu Jonah. Do you have good reason to be angry about the plant? Und Gott sprach zu Jonah, Vers 9, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? And he said, I have good reason to be angry even to death. Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Wow. Oh. Then the Lord said, wow. Und der Herr sprach, you didn't even create this plant, you didn't even make this plant. Du hast doch diese Pflanze gar nicht geschaffen. And you're all mad that it died. Und du bist jetzt zornig, dass sie zugrunde gegangen ist. You're so mad that this worm came along and killed it. Und du warst so zornig, bist du zornig, dass dieser Wurm kam und es umgebracht, also and verdorben just to close hat. The book, verse 11. Vers 11. Im Abschluss. Should I not have compassion on Nineveh? Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive. The great city in which there are more than 120 persons who do not know the difference between their right and left hand. In der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer rechten und ihrer linken. Now you can look at that two ways. Man kann das in zweierlei Weise sehen. Look at it like the Ninevites were really stupid. Die waren aber blöd, bitte. Let me see. Is my right or my... I don't know. I forgot. Ich weiß okay, nicht. Okay, I keep forgetting. Right or left? Is that the right hand? No, these were children. Nein, das waren Kinder. They didn't know that yet, right? Sie haben es noch nicht 120 gewusst. Little children. 120,000 Kinder. And the closing point is this. Und der Abschlusspunkt ist dieser. Like what grieves God more than anything? Was betrübt Gott mehr als alles like, andere? Like Jonah was playing God. Jonah spielte Gott. As though he did not need mercy. Als wenn er keine Barmherzigkeit as though brauchte. He did not need grace. Als wenn er nicht Gnade bräuchte. Noah. Jonah was trusting his own righteousness. Jonah vertraut auf seine eigene Gerechtigkeit. In Luke 18:9. Lukas 18:9. When you trust your own righteousness, you despise others. Wenn du auf deine eigene Gerechtigkeit vertraust, dann verachtest du andere. Now these people repented. Diese Leute sind doch umgekehrt. But it wasn't good enough. Das war ihm nicht gut Jonah genug. Wanted to see punishment. Jonah wollte da die Bestrafung sehen. He wanted to see blood and guts. Blut und Eingeweide. He was angry. And this is why God sends us into wildernesses. Deshalb bringt uns Gott in diese Wüstensituation hinein. This is why he brings big fish in our lives. Und auch diesen großen Walfisch in unser Leben hinein. When we least expect it. Und wenn wir es am wenigsten erwarten, werden wir verschlungen. You're in a situation you can't get out. Du bist in einer Situation, du kannst nicht raus. That only God can get you out of. Und nur Gott kann dich da herausbringen. And God delivers us. Und Gott befreit uns dann he auch. Speaks the situation and it's over. Er spricht in die Situation hinein. Die Situation and ist vorbei. This is what C.S. Lewis called a severe mercy. Und das ist das, was C.S. Lewis als eine strenge Barmherzigkeit bezeichnet. The priest Ezra said, der Priester Ezra sagte, Psalm 119, Vers 75, 119, Vers 75, in thy faithfulness, in deiner Treue, you have afflicted me. Hast du mich bedrängt. And God afflicts us. Und Gott bedrängt uns. To deliver us from ourselves. Um uns von uns selbst zu befreien. So that we would come back to this process. Auf dass wir dann zurückkommen in diesen Prozess. Hearing the word in faith. Das Wort im Glauben hören. And then entering into faith obedience. Und eintreten in Glaubensgehorsam. God does this. Gott, der muss das machen. And then his presence comes in. Und dann kommt seine Gegenwart wieder hinein. And now I'm living in the life of the Spirit. Nun lebe ich in dem Leben des Geistes. Because I can't boast because this is God. Ich kann mich ja nicht mehr rühmen, das ist ja ganz klar Gott. In Romans 3:27. Römer 3:27. Where is boasting? Wo ist das Rühmen? There is none. Da gibt es keins. And so God's presence brings us to prosperity. Gottes Gegenwart bringt uns zu einem Wohlstand, zu Wohlergehen. So that 3 John verse 2 is fulfilled. So dass dann 3. Johannes 2 sich erfüllt. I would that you would prosper even as your soul prospers. Ich wünsche, dass du Wohlergehen hast, genauso wie es deiner Seele gut geht. So, you got the whole seminar in one message. Ganzes Seminar in einer Botschaft. Three messages in one. Drei Botschaften in einer. So, with that, let's pray. Lass uns damit beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you today. Wir danken dir heute. For your faithfulness. Für deine Treue. And we pray that. Und wir bitten. By your grace. Durch deine Gnade. We would never forsake your faithfulness. Dass wir nie deine Treue verlassen. Turning away from you in bitterness. Dass uns von dir abwenden in Bitterkeit. Frustration. Frustration. Anger. Zorn. But instead. Aber stattdessen. Coming to you in brokenness. Zu dir kommen in Gebrochenheit. Humility. Demut. And maybe there's somebody here this morning. Und vielleicht ist heute jemand hier. You were in the belly of the fish even today. Und du warst oder bist vielleicht in der Tiefe eines Fisches, gerade heute. Some kind of circumstance. Irgendwelche Umstände. We pray this morning. Und wir beten heute früh. Lord, help us to thank you. Herr, hilf uns, dass wir dankbar sind. For the circumstance. Für die Umstände. It's the only thing that will deliver us. Es ist das Einzige, was uns befreien kann. It was you. Du bist es, du warst. That raised up the storm. Der diesen Sturm da bewirkt hat. It was you that appointed the fish. Es warst du, der diesen Fisch dazu bestimmt hat. And so, Lord, we thank you for your faithfulness. Also, Herr, wir danken dir für deine Treue. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute jemand hier. You've never received the Lord. Und du hast den Herrn noch nie empfangen. Pray with me. Bete mit mir. Say, God, forgive me. Sag, Gott, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. Give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk, die Gabe des ewigen Lebens. Through Jesus Christ, durch Jesus Christus, the Lamb of God. Das Lamm Gottes. We thank you. Wir danken dir. Ja. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.